ist der letzte Ort, an dem wir gehen. Das ist das letzte Mal, dass wir es sehen. Und auch der klügste Mann kann nicht verstehen, das, was wir hier mit eigenen Augen sehen. Doch was auch der Weiseste denkt, das ist das Zeichen.